بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, wir sind vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal Sira gemacht und da waren wir stehen geblieben dabei, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ausgewandert ist und mit Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu einige Sachen durchgemacht hat auf dem Weg nach Medina und wir machen jetzt an dieser Stelle inshallah weiter. Und zwar, die Leute in Medina, sie haben erfahren von der Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie haben erwartet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bald kommen wird. Diese Nachricht hat sich verbreitet. Ja? Und sicherlich spielt dafür, gibt es verschiedene Gründe dafür, unter anderem, dass die Leute wussten, dass irgendwann mal der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswandern wird. Weil das ist ja eine Sache gewesen, die die Kinder Israels gewusst haben. Und außerdem, und ein zweiter Grund ist, der Prophet ﷺ ist ja nicht direkt von Makkah nach Medina schnurstracks ausgewandert, sondern er hat da auf dem Weg natürlich es Umwege gegangen, damit die Leute nicht wissen, wo er ist. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht nach Medina schneller kommt als er selbst, ist sehr groß, weil die Sahaba selbst sind ja nach und nach ausgewandert. Ja? Also spricht nichts dagegen, dass während er ausgewandert ist, mittlerweile auch andere mit ausgewandert sind, dass sozusagen diese Nachricht sich verbreitet hat. Erst recht, weil die Leute von Quraysh, sie haben ja 100 Kamele gesetzt auf den Kopf des Propheten sallallahu alaihi wasallam und gesagt, wer ihn bringt, der kriegt 100 Kamele. Und 100 Kamele ist ein riesiges Vermögen, auch heute noch. Und die Leute in Medina, sie haben, als sie dann erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Mekka raus ist, wussten sie natürlich, dass er auf dem Weg zu ihnen ist. Warum? Weil wir haben gesagt, dass es gab eine erste Bay'ah und eine zweite Bay'ah. Das heißt, einen ersten Treueschwur und einen zweiten Treueschwur. Einmal heißt Bay'at al-Aqaba und das zweite auch Bay'at al-Aqaba. Und bei diesen beiden Treueschwuren war es ja so, dass Leute aus Medina zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind und ihnen einen Treueschwur geleistet haben. Und zum Treueschwur gehörte, dass sie ihn unterstützen werden, wenn er zu ihnen kommt. Das heißt, er hat das Ganze ja schon eingeleitet und vorbereitet, als er in Mekka war. Und die Leute haben nach und nach in Medina den Islam angenommen und dort verbreitet. Und er ist dann hingegangen, als er wusste, und natürlich nachdem Allah ihm gesagt, aber als schon klar war, dass die Leute in Medina ihn auch unterstützen können und ihn zum Sieg verhelfen können. Deswegen heißt es auch Ansar, die Helfer, weil sie eben dem Propheten geholfen haben in dieser Hinsicht. Und sie haben jeden Tag, sind sie morgens aus dem Haus hinaus und haben die Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwartet. Und immer wenn es heiß geworden ist, mittags in der prallen Sonne, sind sie wieder zu ihren Häusern zurückgekehrt. Bis an einem bestimmten Tag, an dem sie dann gewartet haben und der Schatten immer kleiner wurde. Und ihr wisst, im Laufe der, also bis zur Mittagszeit wird der Schatten immer kürzer. Ja? Und irgendwann mal ist er fast nicht mehr da, also ist noch ganz wenig übrig. Das ist sozusagen die heißeste Zeit. Das ist die Zeit, wo die Sonne im Zenit steht. Und es ist auch eine Zeit, in der es verboten ist, dass man betet. Ja? Dann sind sie nach Hause gegangen, weil es eben schon zu heiß war. Und dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, als sie bereits in ihren Häusern sich eingenistet haben, die zurückgegangen sind. Ein Jude hat ihn dann gesehen von Weitem. Ein Jude hat ihn dann gesehen von Weitem. Und dann hat er sie gerufen und ihnen gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist angekommen. Und da sind sie alle hinausgegangen und haben ihn dort empfangen. Und ihre Freude war natürlich, liebe Geschwister, so groß, dass die Freude wurde beschrieben von manchen Sahaba, dass er noch niemand gesehen hat, der sich so gefreut hat, wie die Ansar sich auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefreut haben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist nicht direkt nach Medina rein, das heißt in die damalige Stadt, sondern er ist erst einmal sallallahu alaihi wasallam dorthin gegangen, wo heutzutage die Moschee Quba steht. Die Moschee Quba ist ja die erste Moschee, die im Islam dort gebaut worden ist. Und Er hat sich dort niedergelassen, bei dem Stamm Banu Amr ibn Auf. 14 Tage lang war er dort und hat dann dort die Moschee von Quba gegründet oder gebaut. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Stadt Medina betreten wollte, hat er Vorsichtsmaßnahmen getroffen und er hat verlangt von dem Stamm Banu al-Najjar, dass sie ihm helfen sollen, besonders die Fürsten von ihnen, die Oberhäuptlinge von ihnen, und sie kamen dann mit ihren Schwertern, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Betreten der Stadt Medina zu beschützen. Es wird erzählt in einer Überlieferung, dass die Anzahl derjenigen, Ansar, das heißt die Leute, die Muslime aus Medina, ungefähr 500 Ansar gewesen sind und die ihn dort erwartet haben, dort empfangen haben, also nicht die ganze Stadt, sondern die Leute, die ihn dort empfangen haben, und sie haben dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr dort empfangen, während sie beide eingetreten sind und geritten sind, in die Stadt reingeritten sind. Und sie haben dann diese ganze Gruppe von Menschen ist dann zusammen in die Stadt in Medina eingetreten und die Leute haben ausgerufen in der Stadt, Ja'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Allahs ist angekommen, der Prophet Allahs ist angekommen. Und die Leute, natürlich könnt ihr euch vorstellen, wie in der heutigen Zeit auch, wenn jemand ankommt, den sie erwartet haben seit langer Zeit, und die natürlich, den sie auch unbedingt sehen wollten, weil viele von den Ansar, liebe Geschwister, sie wussten gar nicht einmal, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aussieht, sondern sie haben den Islam angenommen, weil manche von ihnen diesen Treueschwur damals geleistet haben, sind nach Medina zurück und sie haben dann dort den Islam verbreitet. Wir haben gesagt, es ist fast kein Haus übrig geblieben, wo nicht auch der Islam schon eingetreten ist. Und sie haben dann sind auf die auch auf die Häuser gestiegen und auf erhöhte auf Erhöhungen aufgestiegen, um eben zu sehen, wer ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und sie haben ihm auch zugerufen, so dass er sie auch anschaut sallallahu alaihi wasallam. An dieser Stelle machen wir kurz Stopp, barakallahu fikum, und ich bitte, dass der Bruder ist nicht da, der Ach, das ist Azim, barakallahu fikum.